Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Das Kätzchen-Rettungsteam. Bürgermeisterin Gutherz hockte neben ihrem Blumenbeet vor dem Rathaus. Oh, Marshall, wenn ich dich nicht hätte, würden meine Tulpen nicht so zauberhaft blühen. Marshall versorgte die Blumen nämlich immer mit Wasser. Ist es nicht so, Henrietta? Das weiße Huhn streckte seinen Kopf zwischen den Tulpen hervor. Ich gieße gern. So habe ich nicht nur Fell, sondern auch Blütenfreunde. Nur Bürgermeister Besserwisser freute sich nicht über die bunten Blumen. In meiner Stadt müssen die Blumen nicht dauernd gegossen werden. Bei uns ist es immer schön feucht. Herr Bürgermeister, darf ich Sie daran erinnern, dass Blumen auch Sonnenlicht brauchen? Das Einzige, was bei Ihnen wächst, ist Sumpfgras. Ein Piepsen im Baum lenkte die Bürgermeisterin ab. Oh nein, das arme Vogelbaby. Wo? Ich kann helfen. Marshall drehte sich zu dem Nest um, an dessen Rand das Vogelkind hin und her schwankte. Entschuldigung. Aber dabei traf der Wasserstrahl Bürgermeister Besserwisser. Wasserdüsen einfahren. Dann lief Marshall geradewegs auf den Baum zu und riss sich dabei seinen Feuerwehrhelm vom Kopf. Ich komme und rette dich, Vogelbaby. Das Vogelkind plumpste genau in den Helm. Gut gemacht, Marshall, auf dich ist Verlass. Marshall sprang in sein Feuerwehrauto, fuhr die Leiter aus und setzte den kleinen Vogel im Nest wieder ab. Bitte schön. Die Abenteuerbucht hat ein Riesenglück mit der Paw Patrol. Sie sind die schnellsten und die hilfsbereitesten Retter, die es gibt. Tja, wenn Sie sich da mal nicht irren. Ryder und die anderen Fellfreunde hatten an diesem Tag etwas ganz Besonderes vor. Bitte alle aufstehen zum Staffel-Hindernislauf. Vielen Dank, Chase. Sky, du läufst als Erste. Und dann übergibst du den Knochen an den Nächsten. Alles klar. 3, 2, 1, los! Sky stürmte los. Du schaffst das, Sky. Mit dem Knochen im Maul rannte sie über Wippen und durch Reifen und um einige Hütchen herum. Gut, Sky, du bist im Ziel. Schnell übergab Sky den Knochen an Zuma und ließ sich dann erschöpft ins Gras fallen. Gut, dass ich zu Einsätzen meistens fliege. In der Abenteuerbucht lief Bürgermeisterin Gutherz gerade die Straße entlang, als eine ältere Frau, die einen Einkaufskorb mit Rädern hinter sich herzog. Hilfe! Hilfe! Hoppla, meine Einkäufe! Plötzlich auf den Boden fiel. Haben Sie sich wehgetan, Frau? Mir ist nichts passiert, Teuerste, aber bitte, retten Sie meine Einkäufe. Der Einkaufskorb der Frau rollte die Straße hinunter. Natürlich, ich lauf schnell und hol sie. Aber das war gar nicht so einfach. Oh, oh, der hat aber Fahrt drauf. Sehr merkwürdig. Oh, sowas. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Bleib jetzt stehen. Oh. Aber der Korb wurde immer schneller, was die ältere Frau aber nicht wirklich zu stören schien. Außerdem hatte sie irgendwie Ähnlichkeit mit Bürgermeister Besserwisser. Ich meine, oh, na sowas. So schnell Bürgermeisterin Gutherz auch rannte, sie konnte den Korb einfach nicht einholen. Und jetzt rollte er auch noch auf die Straße. Halt! Ich hole Hilfe. Und dafür kam natürlich nur die Paw Patrol in Frage. Frau Bürgermeisterin. Der Wagen mit den Einkäufen dieser alten Dame ist weggerollt. Wir werden ihn einfangen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde flitzten los. Auch Marshall, der allerdings mit den Pfoten in einem der Reifen hängen blieb. Achtung, Marshall, komm! Und erst im Fahrstuhl anhalten konnte. Ich fühle mich irgendwie total gerädert. Der gläserne Fahrstuhl fuhr los. Und als er oben ankam, trugen alle Hunde ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Der Einkaufswagen einer älteren Dame ist weggerollt. Hilfe! Jetzt rollt er die Straße runter und bringt Autos und Menschen in Gefahr. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du fängst mit deinem Netz den Wagen ein. Das ist ein Fall für Chase. Marshall, die Frau ist gestürzt. Du wirst sie untersuchen. Vielleicht ist sie verletzt. Ich bin bereit. Ruff, ruff. Rettungshund. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ruff, ruff, ruff, ruff. Ryder ließ sich an der Stange hinunter bis zur Garage, wo sein Quad stand. Chase und Marshall nahmen die Rutsche mit den vielen Kurven. Und kaum waren sie im Erdgeschoss angekommen, sprangen sie auch schon in ihre Fahrzeuge. Mit Ryder an der Spitze rasten sie los, über die Brücke und dann durch die kleinen Straßen der Abenteuerbucht. Bis sie an eine Sperre kamen. Wie es aussieht, können wir hier nicht lang. Dann nehmen wir eben einen anderen Weg. Bürgermeisterin Gutherz kümmerte sich unterdessen um die ältere Dame, die immer noch auf dem Boden lag, und drängte die Passanten zur Seite, von denen immer mehr stehen blieben. Wenn Sie bitte zurücktreten wollen, jeden Augenblick wird Hilfe kommen. Oh ja, das weiß ich. Nur die nicht, die Sie erwarten. Was meinte die ältere Frau damit? Die Paw Patrol entdeckte nun den Einkaufskorb, der immer noch die Straße entlang rollte. Da ist er ja. Den habe ich gleich mit meinem Netz. Oh! Aber Chase' Polizeiauto wurde abgedrängt. Von Bürgermeister Besserwissers fahrendem Katzenkorb. Dieser überholte den Einkaufswagen, die Chaoskätzchen sprangen heraus und hielten den rollenden Wagen an. Die ältere Frau strahlte über das ganze Gesicht und stand plötzlich wieder auf den Beinen. Was seid ihr doch für mutige Kätzchen und so flink und hilfsbereit. Überhaupt nicht zu vergleichen mit diesen langsamen Hunden. Ich hab vergessen, wie sie heißen. Ach ja, Paw Patrol. Leider sah die Frau die Bananenschale vor sich nicht, rutschte aus und landete wieder auf dem Boden. Auch die Paw Patrol sprang nun aus ihren Einsatzfahrzeugen, genau im richtigen Moment. Ich meine, aui. Marshall, untersuch die ältere Dame. Nicht nötig, es geht mir gut. Ich untersuch sie trotzdem. Röntgengerät. Glück gehabt, es ist nichts gebrochen. Oh, da habe ich wohl wirklich Glück. Entschuldigung, wie war noch gleich Ihr Name? Es tut mir sehr leid, aber ich muss los. Die Frau sprang auf, drängte sich an Marshall vorbei und schnappte sich dabei ihren Einkaufswagen. Auf Wiedersehen! Der Feuerwehrhund staunte sehr, als sein Röntgengerät die Umrisse einer Katze zeigte, die darin hockte. Aber die ältere Frau hatte es auf einmal sehr eilig. Wiedersehen! Schon wieder bei der Katzenhaarallergie. Marshall war sehr nachdenklich geworden. Sind es nicht normalerweise 6 Kätzchen? Und wo ist der Bürgermeister? Normalerweise ließ der seine Kätzchen doch nie aus den Augen. Und dann fiel Chase noch etwas Merkwürdiges auf. Am Einkaufswagen. Ein Einkaufswagen mit Düsenantrieb? Das war wirklich sehr eigenartig. Ryder lief nun auf die Chaoskätzchen zu. Vielen Dank für eure Hilfe. Und plötzlich erschien auch Bürgermeister Besserwisser. Hilfe? Sie haben nicht nur geholfen, Sie waren die größten Retter in der Not. Sie sind wahre Helden. Wir wollten schon eher da sein, aber die Straße war gesperrt. Heute gibt es aber gar keine Straßensperrungen in der Stadt. Doch der Bürgermeister winkte seine Kätzchen zurück in den fahrenden Katzenkorb und schwang sich obendrauf. Also dann, tut mir leid, wir müssen los. Bis zum nächsten Mal. Bereits einen Tag später brauchte schon wieder jemand Hilfe. Ryder, ich sehe einen Skateboarder, der viel zu schnell rollt. Dann los, wir müssen ihn retten. Ryder raste auf seinem Quad los, während Sky ihm in ihrem Hubschrauber den Weg zeigte. Doch der Skateboarder, der einen engen Anzug mit Kapuze und Helm trug, war zu schnell. Jetzt sauste er auf den Rand der Klippen zu, konnte nicht mehr bremsen und stürzte in die Tiefe. Ich fang ihn auf! Sky ging gerade in den Sturzflug, als der Skateboarder bereits wieder heraufschwebte. Auf einer Art Luftmatratze, die an jeder Menge Ballons hing und von einem der Chaoskätzchen festgehalten wurde. Das Kätzchenrettungsteam ist wirklich einsame Spitze. Dagegen waren die Typen von der Paw Patrol richtig lahme Enten. Kriegen nichts gebacken. Irgendetwas war hier sehr merkwürdig, fanden jedenfalls Bürgermeisterin Gutherz, Ryder und die Fellfreunde. Ich verstehe das nicht. Warum kommen die Kätzchen immer dann, wenn jemand gerettet werden muss? Ja, an der Sache ist irgendwas faul. Immer wenn der Bürgermeister mit drin hängt, ist etwas faul. Chaos, Kätzchen, Chaos, und genau Kätzchen, in diesem Moment bog der um die Ecke. Mit den Kätzchen. Sind sie sofort bereit? Besserwisser und die Chaoskätzchen helfen in Schwierigkeit. Und jetzt einen kräftigen Applaus bitte für das Chaoskätzchen-Rettungsteam. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Fauchen reicht. Ja! Was bitte sollte das? Das Chaoskätzchen-Team. Die Abenteuerbucht kann immer noch mehr Helfer gebrauchen, Chase. Kein Grund zur Sorge, Chase. Denn die Paw Patrol wird immer das Lieblingsrettungsteam der Stadt sein. Komm. Wirklich? Das werden wir ja sehen. Bald sind meine Kätzchen die beliebtesten. Bereits am nächsten Tag meldete sich Ryders Pawpad wieder. Herr Pfeffer, hallo. Ich brauche Hilfe. Die Möwen vertreiben meine Gäste. Dann machen wir uns sofort auf den Weg. Als Ryder und die Fellfreunde das Restaurant von Herrn Pfeffer erreichten, waren noch mehr Möwen dazugekommen und flatterten um die Gäste herum. Danke, Ryder. Immer wieder fallen Essensreste auf meine Terrasse. Also auf die hatten es die Möwen abgesehen. Aber wo kam das Essen her? Und warum lag ein Mann unter einem der Tische mit einer Fernbedienung in der Hand? Also, wenn Herr Pfeffer die Paw Patrol ruft, statt das Kätzchenrettungsteam zu holen, dann bekommt dieses Restaurant eine schlechte Bewertung von mir. Doch nun fiel Sky oben in ihrem Hubschrauber etwas auf. Ryder, ein Kätzchen schmeißt vom Dach aus mit Essensresten. Der Mann unter dem Tisch sprang auf. Das ist bestimmt nicht eins von meinen Kätzchen. Rutschte auf einer Bananenschale aus und verlor dabei seinen Hut und seine Brille. Ich hab's gewusst. Bürgermeister Besserwisser, Sie haben für all diese Rettungseinsätze gesorgt. Ryder, du bekommst auch eine schlechte Bewertung. So wie dieses Restaurant mit den vielen Möwen. Kätzchen, wir gehen. Bürgermeister Besserwisser drückte auf die Fernbedienung. Schon rollte der fahrende Katzenkorb um die Ecke und die Chaoskätzchen flitzten darauf zu. Auch das mit dem grünen Einsatzanzug, das Essen vom Dach geworfen hatte. Doch es übersah die Bananenschale vor sich, rutschte aus, landete in den Armen des Bürgermeisters und die Schale auf dessen Kopf. Ah, Möwen! Und tschüss! Weg mit euch! Verschwindet, haut ab! Ich kann nichts mehr sehen! Bürgermeister Besserwisser wedelte so sehr mit den Armen, dass er dabei die Fernbedienung verlor. Zur Freude der Möwen, die neugierig darauf herumpickten. Der fahrende Katzenkorb fuhr nach rechts und dann nach links, erreichte jetzt die Brücke, geriet ins Schleudern und durchbrach das Geländer. Im letzten Moment konnten sich die Chaoskätzchen an einem der Stahlseile festklammern. Und der Bürgermeister? Der hing mit seinen Hosenträgern an einer der dicken Brückenschrauben. Lästige Möwen! Alles in Ordnung, Herr Bürgermeister? Kätzchen, helft mir! Ich fauche um Hilfe! Fauch! Fauch! Fauch! Ihre Kätzchen können Ihnen im Moment nicht helfen, aber wir schon. Durchhalten, Kätzchen, ich rette euch. Ruff, ruff. Leiter hoch. Mit Hilfe der Feuerwehrleiter brachte Marshall die 6 Chaoskätzchen in Sicherheit. Sky, wir brauchen deinen Rettungsgurt. Ich komme sofort und dann hebt der Bürgermeister ab. Vorsichtig ließ Sky den Rettungsgurt zu Bürgermeister Besserwisser hinunter und brachte ihn schnell zurück auf sicheren Boden. Gemeinsam fuhren sie zurück in die Abenteuerbucht, wo Bürgermeisterin Gutherz sie bereits erwartete. Ich höre. Danke, Paw Patrol, dass ihr mich und meine Kätzchen gerettet habt. Wieder mal. Gern geschehen, Herr Bürgermeister. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Fauchen reicht. Was? Und wenn das nicht klappt, Ein Anruf reicht. Haha, sehr witzig.